Paragraf 18, Übung 13. In der Jugendherberge helfen. Bilden Sie Sätze nach folgendem Muster. Ich packe jetzt den Rucksack. Ich helfe dir den Rucksack packen. Wir tragen die Rucksäcke jetzt zum Bus. Wir helfen euch die Rucksäcke zum Bus tragen. Bieten Sie jetzt Ihre Hilfe an. Wir machen jetzt die Betten. Wir helfen euch die Betten machen. Wir decken jetzt den Tisch. Wir helfen euch den Tisch decken. Wir kochen jetzt den Kaffee. Wir helfen euch den Kaffee kochen. Ich teile jetzt das Essen aus. Ich helfe dir das Essen austeilen. Ich spüle jetzt das Geschirr. Ich helfe dir das Geschirr spülen. Wir räumen jetzt das Zimmer auf. Wir helfen euch das Zimmer aufräumen.